ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast. Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Und es ist mal wieder Zeit für einen historischen Hörspielklassiker. In dieser Stunde verlieren wir den Boden unter den Füßen und stellen uns einer weltweit operierenden Gangsterbande. Hochspannung in Mono, darum geht es hier. Jeden Donnerstag erscheint kein Mucks, immer vorab in der ARD Audiothek. Wir stellen Ihnen einen spannenden Krimi aus den Funkarchiven vor. Diesmal kommt unser Fundstück aus Köln. Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. Am 22. August 1964 lief auf WDR 2 um 20.30 Uhr ein Krimi am Samstag. Und Krimi am Samstag nannte der Westdeutsche Rundfunk über Jahrzehnte seinen wöchentlichen Radiotermin für die Freunde der Hörspielspannung. In den 60ern etablierte man den Samstag bei WDR 2, in den 70ern wanderte die Reihe auf die Samstage bei WDR 3 und WDR 1. Dieser Sender heißt seit 30 Jahren 1 Live. Und noch heute läuft der Krimi am Samstag inzwischen auf WDR 5. Doch man kann den Krimi am Samstag auch schon am Freitag hören, auf WDR 3. Ja, wirklich wahr. O'Brien? Captain O'Brien. Ja? Ja, das hier ist Captain Dennis O'Brien. Ich dachte, Sie leben gern gefährlich, Captain. Auf der Erde, mein Junge, nur auf der Erde. In der Luft ist es mein Ehrgeiz, der älteste Hase im Geschäft zu sein. Flugkapitän O'Brien und sein junger Offizier Simpson. Zwei lässige Flieger, die uns gleich auf eine nicht ungefährliche Reise mitnehmen. Haben Sie überhaupt eine Vorstellung von dem Risiko, das Sie auf sich nehmen? Blinde Diamanten, so heißt dieses 1964er Flugzeughörspiel aus dem WDR. Wenn Sie Höhenangst haben oder nicht gerne fliegen, machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicherheit. Sollten Sie aber professioneller Schmuggler sein, dann könnte das nun folgende Hörspiel Sie verstören. Wissen Sie, was den Leuten passieren kann, die sich mit sowas abgeben? Ja, es wird richtig spannend. Dieser Captain geht volles Risiko. In seiner Rolle hören wir gleich den Schauspieler Herbert Fleischmann. Irgendwelche Hindernisse im Anflug? Ich hoffe, der Asphalt ist so solide, wie er aussieht. Die Hügel sind's bestimmt. Herbert Fleischmann war ein beliebter Film- und Fernsehschauspieler und er wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden. Schon seit einiger Zeit treibt sich ein Dieb hier im Golfclub herum. Auch im Hörspiel war Herbert Fleischmann dauerpräsent. Hier ist er 1960. Du verlässt diesen Umkleideraum erst, wenn Jim Chatterton hier war und seine Brieftasche identifiziert hat. Ich habe selbst gesehen, wie du sie eingesteckt hast. Hast du getrunken? Noch keinen Tropfen heute. Na, dann scheinst du Gespenster zu sehen. Glaubst du wirklich? Ja. Herbert Fleischmann hier in einem Monokrimi mit einem schönen Titel. Skandal im Golfclub. Mit Herbert Fleischmann als Harvey Ward, Heinz Schimmelpfennig als Gerald Marsh und vielen anderen. Fleischmann spielte in rund 400 Funkhörspielen mit, darunter 90 Krimis. Er traf auf alle Schauspielerinnen und Schauspieler seiner Generation, hier in diesem Ausschnitt etwa auf Peter Pasetti. Was fällt Ihnen ein, die Leute hier auszuhorchen? Vielleicht zügeln Sie mal etwas Ihr Temperament, Sie ungehobelter Bursche. Wie reden Sie denn mit mir? Bisher hat sich noch niemand erlaubt, so mit Jack Woodley zu reden. Sagen Sie mal, ob Sie auch boxen können. Nicht doch, Mr. Woodley. Ach, halten Sie's Maul. Los, kommen Sie her. Ja, das hier sind Fleischmann und Pasetti, 1968 in einem Sherlock-Holmes-Krimi des Bayerischen Rundfunks. Auf diesem Sender war Herbert Fleischmann am häufigsten zu hören, in allen großen Rundfunkserien, wie zum Beispiel auch in Gestatten, mein Name ist Cox. Da haben Sie uns ja was Schönes eingebrockt. Ich? Da war es denn wirklich notwendig, gleich die Mordkommission anzurufen? Und dabei legte er immer etwas Bedrohliches, Zwielichtiges in seine Rollen. Als aufbrausender Hitzkopf war er oft eingesetzt. Meine Gäste rufen die Polizei und ich, der Hausherr, weiß nichts davon. Und das nicht nur im Radio, auch im Fernsehen. Was wollen Sie? Meine Wohnung sehen? Warum denn? Auch dort spielte er nicht immer die sympathischsten Figuren. Hier ein Ausschnitt aus Der Kommissar. Kann ich Ihnen den Zutritt zu meiner Wohnung verweigern? Ja, das können Sie. Ja, dann tue ich das. Ich schließe die Tür, weil ich meine Rechte wahrnehme. Lass ihn, Harry. 1971. Herbert Fleischmann in der 41. Folge dieser erfolgreichen schwarz-weißen Krimiserie mit Erik Ode als der Kommissar und Fritz Wepper als Harry. Ja, den gab es damals schon. Und die ließen nicht locker. Was wollen Sie denn nochmal? Ich habe Ihnen gesagt, Sie kommen hier nicht rein. Herbert Fleischmann als fieser Zeuge, der sich querstellt. Niemand hat das Recht, meine Wohnung zu durchsuchen. Oder haben Sie was in der Hand? Nein. Aber er hat was zu verbergen. Der Zeuge hat seine Räume ohne Fenster unerlaubt an Gastarbeiter untervermietet. Was wollen Sie denn überhaupt sehen? Die Zimmer, die Fenster zur Straße haben. Ach so, bitte. Bitte schön, hier sind die Zimmer. Doch natürlich fliegt die Sache auf. Herbert Fleischmann spielte in allen Fernsehkrimiserien der 60er Jahre mit. In Die fünfte Kolonne, Das Kriminalmuseum, Dem Täter auf der Spur oder Graf Joster gibt sich die Ehre. In den 70ern waren es Sonderdezernat K1, Derrick und Der Tatort. Aber jetzt hören wir noch mal ganz weit zurück. Wir bringen ein Kriminalhörspiel von Herbert Timm. Indizien. Ja, und nun raten Sie mal bitte, wer das hier ist. Bleiben Sie ganz ruhig, dann wird Ihnen nichts geschehen. Wer sind Sie? Kennen Sie mich nicht mehr, Herr Corelli? Ich hätte ihn nie erkannt, aber das hier ist tatsächlich Herbert Fleischmann und das erste Kriminalhörspiel, in dem er jemals mitgespielt hat. Ich war ein dummer, unreifer Junge damals. Sie haben mich ins Gefängnis gebracht. Natürlich haben Sie das Recht, mich rauszuschmeißen, aber Sie hatten kein Recht, mich bei Silvia zu verdächtigen. Lassen Sie das Mädchen aus dem Spiel. 1947. Herbert Fleischmann in einem frühen Radio Bremen-Krimi. 22 Jahre alt ist er zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ein ganz anderer Figurentypus, eine ganz andere Sprache. Und Hörspiele aus der unmittelbaren Nachkriegszeit klingen alle so, als würden die Personen in einen Schirmständer sprechen. Werden Sie mich wieder einstellen oder nicht? Noch mit geschraubter Sprache. Es ist wirklich Herbert Fleischmann. Aber, falls Sie mir nicht glauben... Ettore Ginozzi, Herbert Fleischmann. Die Absage beweist es. Ha? Na, du hast mich ja schön sitzen lassen, Karl-Heinz. Wieso? Na, mit den 18 Mark, die ich dir gepumpt habe. Heute Nachmittag wolltest du bringen. Keine Angst, kriegst du wieder. Ja, aber wann? Du hast doch gesagt... Sag mal, ist jemand bei dir? Wieso? Na, hier steht doch ein fremdes Fahrrad. Das ist wieder Herbert Fleischmann, 1953. Jetzt erkennt man ihn schon ein wenig besser. Zusammen mit Hans-Christian Blech in Affäre Blum, einem sehr bekannten Nachkriegshörspiel, das auch mehrfach verfilmt wurde. Später in dieser Ausgabe möchte ich Ihnen Herbert Fleischmann noch in einer sehr komischen Rolle vorspielen. Zunächst aber das Hörspiel Blinde Diamanten, das hatte ich Ihnen versprochen. Ein WDR-Radiokrimi von John Tarrant aus dem Jahr 1964 in der Regie von Wolfgang Rosemann. Mit Herbert Fleischmann, Steffi Helmer, Alf Marholm, Edith Herdegen, Wolfgang Forrester und einer super Titelmusik. Gute Unterhaltung. Bitte? Hier, das kam für Sie vor 10 Minuten. Ich wollte Sie schon über Lautsprecher rufen und da sah ich Sie kommen. Danke. Hallo, da ist ja auch Ihr erster Offizier. Ja, warum sehen Sie denn so besorgt aus, Peter? So sehe ich immer aus. Oh. Das strahlt Ruhe und Zuversicht aus zum Wohl der Passagiere. Wie man sich irren kann. Ich dachte, Sie hätten Bauchweh. Hatten Sie einen guten Flug? Danke, Carol, es ging so. Ziemlich wackelige Landung. Der Captain wird langsam alt. Mhm. Sie wissen ja, das machen diese Jungs alle durch. Lange Hosen, Stimmbruch. Denken, sie könnten besser fliegen als der Alte. Demnächst wird er anfangen, sich für kleine Mädchen zu interessieren. Um Gottes Willen, so früh doch nicht. Ich möchte mir erlauben, Sie daran zu erinnern, Captain, dass ich trotz meines zarten Alters nächsten Donnerstag 2 Jahre verheiratet bin. Und es steht verknöcherten alten Junggesellen und jungfräulichen Damen nicht an. Hallo, was ist denn das? Liebesbrief? Ich wusste gar nicht, dass Sie lesen können, Captain. Dann kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten, Junior. Oh, vor seine wunde Stelle, was? Haben Sie was für mich, Carol? Brief oder sowas? Nein, Mr. Simpson, ich habe nichts für Sie. Nicht einmal einen Brief von Ihrer Frau. Hm. Gute Nacht, Captain O'Brien. Gute Nacht, Carol. Gute Nacht. Na, kommen Sie, Junior, gehen wir. Habe ich was Falsches gesagt? Sie haben sie eine jungfräuliche Dame genannt. Sowas können Sie doch nicht einfach behaupten, Junior. So. Nun kommt sie sich vor, als ob sie sitzen geblieben wäre. Oh. Na, hätten Sie unverheiratete Dame gesagt, dann hätte sie ihre Augen mit dem falschen Wimpern den ganzen Abend zu Ihnen aufgeschlagen. Ach, was wir Rose nennen, riecht unter allen Namen süß. Keine Bahn, kein Omnibus, das Übliche. Sollen wir ein Taxi nehmen? Warten wir ein paar Minuten, wir haben es ja nicht eilig. Nur meinetwegen, wie Sie wollen. Sie wissen, dass es mir hier nie gefallen hat, ne? Nicht einmal früher, bevor wir auf die Jets umstiegen. Jetzt erst recht nicht. Hongkong? Was haben Sie dagegen? Dieser Ring von Hügeln. Direkt hinter der Grenze, das sieht für mich immer aus wie ein Tier, das sich duckt, um gleich zu springen. Passt ganz gut, der Name, Löwenfelsen. Ist viel zu eng hier, wenn Sie das meinen. Mhm. Dieser Flughafen war ein Teufelsloch, bis die neue Landebahn in die Kowloon Bay hinausgebaut wurde. Aber jetzt ist er nicht schlecht. Außer es fällt einem gleich nach dem Start ein Motor aus. Oh, dreimal ausspucken, wenn man sowas sagt. Ich habe ihn ja früher kaum gekannt, aber was ich nicht mag, ist diese einzige Landebahn für Düsenmaschinen, ohne irgendeine Ausweichmöglichkeit. Wenn da mal was schief geht. Seien Sie doch nicht so pessimistisch. Wenn ich heute Nacht Albträume kriege und schreie, dann sind Sie schuld. Damit würden Sie sich in Ihrem Hotel aber nicht gerade beliebt machen, Captain. Keine Disziplin mehr unter meinen Leuten. Da scheint doch was los zu sein. Unfallwagen und Feuerwehr. Da kommt was rein über der Insel. Sehen Sie die Lichter? Ah, wer kann zu dieser Nachtzeit noch kommen? Jedenfalls kein Passagierflugzeug. Außer wenn einer umdrehen müsste. Nein, hat keine Kabinenlichter, das sind Transporter. Na Gott sei Dank, sieht ganz in Ordnung aus von Weitem. Nein, das Fahrgestell. Sein Bugrad ist noch drin. Der wird auf den Schwanz reinschlittern müssen. Wird halben Berg raufrutschen, weil er die Bremsen nicht brauchen kann. Nein, er ist heil unten. Er dreht. Da sehen Sie die Bugscheinwerfer. Mhm. Wie in aller Welt hat der das geschafft? Hey. Sein Bugrad muss rausgekommen sein und gebremst haben, wie er auf der Bahn war, Peter. Hat einer sowas schon gesehen? Nee. Der Stoß der Landung muss das gemacht haben. Lieber Himmel, ich bin ein paar Jahre älter geworden. Ist mein Haar grau? Nicht grauer als sonst. Ich dachte, Sie leben gern gefährlich, Captain. Auf der Erde, mein Junge, nur auf der Erde. In der Luft ist es mein Ehrgeiz, der älteste Hase im Geschäft zu sein. Ein großer Sicherheitsfaktor, darauf kommt es mir an. Vier von allem. Vier Motoren, vier Funkanlagen, vier Stewardessen und jetzt vier Bugräder. Da sind die anderen, fahren wir ins Hotel. Da gibt's vier Drinks mit vier Mädchen, mindestens. Für Ihren kleinen Sicherheitsfaktor, Captain. Ach, diese Jugend, die Drinks werde ich ja noch schaffen. Und ja, der Rest ist für Sie. Jetzt hört ihr mal auf, Captain. Hier ist Zimmer 316. Würden Sie mich bitte mit Kai Tak Airport verbinden? Hallo, Kai Tak. Können Sie mir sagen, ob Flug 29 von Singapur schon gelandet ist? Das Flugzeug von London. Vor einer Stunde, ja. Ja, danke. Was kann denn bloß passiert sein? Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. In Ihrer Nachricht stand, eintreten ohne anzuklopfen. Richtig, Captain. Sie sollten nicht gesehen werden. Würden Sie bitte abschließen? Bitte drehen Sie sich einen Augenblick nicht um. Hier, das soll ich Ihnen geben. Ein Gürtel? Die Steine in das Leinen einnähen, das ist praktisch, aber nicht sehr originell. Die Zollinspektoren kennen den Trick natürlich, aber sie wird man nicht durchsuchen. Als Pilot sind sie doch sicher wie in Abrahams Schoß. Jeder kann verdächtigt werden. Aber bis jetzt bin ich noch nie durchsucht worden. Ich hoffe, dass Ihr Glück Sie nicht verlässt. Danke. Wieso haben Sie eigentlich mit der Sache zu tun? Das letzte Mal war es ein Mann. Er hat Pech gehabt. Von seiner Ware ist etwas verschwunden und ist er tot. Tut mir leid. Für ihn. Und ich verstehe den Wink. Aber dass jetzt ein junges Mädchen wie Sie mit der Sache zu tun hat... Junge Mädchen müssen auch essen. Haben Sie überhaupt eine Vorstellung von dem Risiko, das Sie auf sich nehmen? Wissen Sie, was den Leuten passieren kann, die sich mit sowas abgeben? Ich kann es mir vorstellen. Aber es gibt Schlimmeres auf der Welt als Polizisten und Gefängnisse. Aber es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis man hier in Hongkong herausfindet. Was kennen Sie von Hongkong? Dieses Hotel? Den Yachtclub? Es gibt noch eine andere Stadt draußen, eine Stadt voller Flüchtlinge, viele von ihnen ohne Unterkunft. Ohne diese Steine wäre ich einer von ihnen. Wissen Sie, wie sie leben? Entschuldigen Sie. Natürlich ist das Ihre Sache. Ich wollte nicht neugierig sein. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es war sehr nett von Ihnen, besorgt zu sein. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Es ist gegen die Regel. Aber ich heiße Louise. Louise? Ja, es gefällt mir. Und jetzt, wenn Sie mich entschuldigen wollen, wir sind hier nicht sicher. Ich weiß noch nicht, wo ich Sie abliefern soll. Man wird es Ihnen in London sagen. Ein Mann mit Namen Rimmer wird dort sein. Rimmer, gut. Der Name ist leicht zu merken. Wann werden Sie ankommen? Freitagabend. Man wird Sie erwarten. Ich denke, ich werde den Gürtel unter dem Jackett tragen, bis ich in meinem Zimmer bin. Und dann direkt auf die Haut damit. Sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal in Hongkong bin? Soll ich hierher kommen? Man wird Ihnen sagen, wohin Sie gehen sollen. Jedenfalls nicht hierher. Vielleicht bin ich dann auch nicht da. Oh, ich hoffe doch. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, Sie wiederzusehen. Ich auch. Also, gute Reise und eine glückliche Rückkehr. Danke. Du kannst da reinkommen. Er ist gerade gegangen. Er ist zu lange geblieben. Er ist spät gekommen. Ich sah ihn kommen und gehen. Hörst du? Er war zu lange hier. Er fragte, wo er sie abliefern soll. Das musste ich ihm doch sagen, nicht? Du redest so viel, Louise. Und du hast telefoniert. Bist du vollkommen verrückt? Ich war nervös. Ich habe nur den Flughafen angerufen, um zu hören, ob sein Flugzeug angekommen war. Ich weiß, wen du angerufen hast. Und wenn ich diese Information kaufen kann, kann das auch jeder andere, der zahlt. Du hast nicht gesagt, dass ich es nicht darf. Muss ich dir alles wie einem kleinen Kind erklären? Schreib nicht deinen Namen an die Wand, sag den Leuten nicht, wie sie dich finden können. Lass nichts zurück. Zigarettenstummel, Fingerabdrücke. Hast du deine Handschuhe anbehalten? Ja, die ganze Zeit. Du musst noch eine Menge lernen bei diesem Spiel. Das Glück der Anfänger hält nicht ewig. Du musst schnell sein, genau, vorsichtig, argwöhnisch. Trau niemand. Vor allem nicht den Kurieren. Und versuch nicht, mich reinzulegen. Du weißt, was Lambert passiert ist. Ich möchte die Methode nicht gern bei dir anwenden. Aber du würdest es tun, Paul, wenn du es für nötig hieltest? Warum nicht? Wenn du auch ein bisschen von meinem Eigentum behältst, bist du erledigt, Louis. Und es wäre nicht schwer, dich zu ersetzen. Darum tu, was man dir sagt, nicht mehr und nicht weniger. Nur so kommst du weiter. Du kannst jetzt gehen. Nimm die Sternfähre bis zur Insel. Ich passe auf, dass dir niemand folgt. Komm um 9 Uhr ins Kloster und rede nicht. Hörst du? Rede nicht. Startvorkontrolle fertig? Gut. Hat der Funker Starterlaubnis nach Singapur? Ja. Gut. Dann los. Darf ich Sie erinnern, die Startgeschwindigkeit ist 125, wir haben Volllast. Ich weiß. Drehzahl? Drehzahlkontrolle bei 11.000. Treibstoffzufuhr in Ordnung. Druck und Temperatur normal. Okay. Fertig? Jawohl, fertig. Leb wohl denn, Hongkong. 82 Knoten. Bugrad einfahren. Hitze ist träge. Abhebgeschwindigkeit noch nicht erreicht? Nein, noch nicht ganz. Lahme Ente. 125 Knoten. Und das hört sich anders an. Jetzt hoch, altes Luder. Steig. Fahrgestell einfahren. Fahrgestell ist eingefahren. Startnachkontrolle fertig. Nicht rauchen und Sicherheitsgürtelsignale aus. Jawohl, Signale sind ausgeschaltet. Übernehmen Sie jetzt, Peter. Ja, ich hab sie. Ich dachte, heute früh wird's überhaupt nicht fliegen. Erinnern Sie sich an das Mädchen im Hotel gestern Abend? Welches Mädchen? Ja, diese südafrikanische Mary so und so. Ach, die, ja, die Stewardess von Nathan. Ja. Als sie fort waren, erzählte sie, dass sie letzten Montag eine unangenehme Überraschung in Kairo hatten. Und was war denn los? Einer ihrer Stewards wurde vom Zoll erwischt. Der hatte Diamanten in seinem Tornister versteckt. Diamanten? Auf welcher Route war das? Johannesburg, Nairobi. Als sie die Steine gefunden hatten, da haben sie sich alles vorgeknüpft. Maschine, Passagiere, Besatzung, alles. Durchsucht und verhört, stundenlang. Das Mädchen war noch ganz durcheinander. Ah ja. Ich kenne das. Nicht sehr amüsant. Also abgesehen davon, ob Schmuggel nun moralisch ist oder nicht. Ich möchte gern mal wissen, warum die sowas machen. Sie werden doch nur wirklich nicht schlecht bezahlt. Alles für ein paar schnell verdiente, unversteuerte Groschen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Jedenfalls nicht der einzige. Was denn, warum sollte man sonst sowas tun? Oh. Aber das Abenteuerreiz, das Spiel mit der Gefahr. Mancher kann ohne ein kleines Risiko hin und wieder nicht leben. Es kommen ja viele zur Fliegerei, weil die von außen so aufregend aussieht. Und dann, nach ein paar Jahren Routine mit immer denselben Flughäfen, denselben Gesichtern und denselben Hotels, ja, da fangen sie an, nach einem neuen Nervenkitzel zu suchen. Tja, lieber Himmel. Sind denn die Menschen wirklich so dumm? Nicht jeder ist so wie Sie, Peter. Kein nennenswertes Temperament dafür, Weib und Kind, die Sie bei der Stange halten. Aber die Gefahr, Captain. Die Gefahr, Gefängnis, nicht mehr fliegen, kein Job, in dem man zurück kann. Dazu das Gerede überall, die Öffentlichkeit, die Presse. Es soll Leute geben, die alles das riskieren, bloß für dieses Prickeln? Nee, also das glaube ich nicht. Vielleicht verdienen Sie viel dabei. Ein paar geglückte Flüge. Und man kann sich zur Ruhe setzen. Na, ist ja auch egal, warum sie es machen. Jedenfalls tun sie es, nach wie vor. Oh, es wird ein unangenehmes Klima in Kairo sein in der nächsten Zeit, schätze ich. Wenn die vom Zoll fürchten, dass ihnen Schmuggelware durchgehen könnte, wird's nirgends angenehm sein. Nicht einmal auf dem Londoner Flughafen. Hat sie ein bisschen später reingebracht. Ich bin immer noch in London Airport. Warte, dass er zu seinem Wagen rauskommt. Sonst alles in Ordnung? Ich bin nicht ganz sicher. Er war verdammt lange beim Zoll. Sonst lassen sie den Captain immer zuerst durch, aber alle anderen von der Besatzung sind schon raus. Simpson, der erste Offizier, sitzt in O'Briens Wagen hier auf dem Parkplatz. Wahrscheinlich bringt er den erst nach Hause. Wohnt in Kensington. Er liegt ein bisschen ab von O'Briens Weg. Das heißt, es wird noch später werden. Lass dir Zeit. Für schnelle Beförderung gibt's keine Prämie. Weiß ich, aber ich will auch nicht, dass er durch ganz London zockelt. Stell dir vor, er hätte einen Unfall. Da kommt er. Ich rufe später wieder an. Bleib beim Apparat, ja? Das ist ja ein Wetter. Das ist typisch für England. Warum die Leute überhaupt hier bleiben? Ich möchte meine Familie am liebsten irgendwo hinbringen, wo die Sonne scheint. Ein bisschen Regen wird Ihnen nicht schaden, junger Mann. Nun, Sie sind ja plötzlich so aufgeräumt. Vorhin haben Sie ganz anders ausgesehen, als Sie die Maschine reinbrachten. Nerven, Junior. Ich bin abergläubisch und heute ist Freitag, der 13. Das höre ich aber zum ersten Mal. Als Sie mit diesem Burschen vom Zoll redete, da sahen Sie aus, als wollten Sie mir den Kopf abreißen. Ich hatte eine Flasche Whisky in einem Ärmel und 100 Uhren im anderen. Und da müssen Sie ausgerechnet dem Kerl Ihre Meinung über die Sache in Kairo und die Versuchungen im Leben eines Piloten auf die Nase binden. Jedenfalls rückt uns diese Schmuggelei zu nah auf den Pelz. Ja, da haben Sie recht. Ich komme heute Abend ein bisschen näher an Ihrem Luxus-Apartment vorbei. Ich muss noch einen Besuch in West Kensington machen. Können Sie ein paar Groschen sparen? Oh, das ist nett. Wenn Sie mich in der Kensington High Street absetzen, da gehe ich den Rest zu Fuß. Außer Sie hätten Lust, auf ein Gläschen reinzuschauen bei uns. Kay würde sich sehr freuen. Danke, Peter. Gern, aber ich bin heute Abend etwas im Druck mit der Zeit. Ich habe versprochen, einen alten Freund zu besuchen. Ich habe das schon allzu lange verschoben. Hallo, Mrs. Kelly. Oh, wie schön, dass Sie einmal kommen. Treten Sie ein. Dankeschön. Sind Sie gerade zurückgekommen? Ja, wir sind vor knapp einer Stunde gelandet. Wie geht es Ihnen, Mrs. Kelly? Ach, danke, es geht mir sehr gut, Dennis. Und Sie, hatten Sie einen guten Flug? Ja, bestes Wetter, außer auf dem letzten Stück, wie üblich. Kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Sind Sie auf der gleichen Route? Singapur, Hongkong? Ja, immer derselbe alte Liniendienst. Es hat sich nicht viel geändert seit damals, als Ihr Mann noch dabei war. Nur längere Etappen, mehr Fluggäste, größere Maschinen. Ach, manchmal bin ich es leid. Mein Mann hat auch oft so gesprochen wie Sie. Aber er hätte sich niemals zu einem anderen Beruf entschließen können, das weiß ich. Und nun hat ihn die Fliegerei das Leben gekostet. Ich glaube, Sie sind genau wie er. Vielleicht. Erzählen Sie mir von Stella. Wie geht's ihr? Haben Sie sie Sonntag besucht? Ja, ich war bei ihr. Sie sieht recht gut aus. Will sie mich sehen? Nein, Dennis. Sie wissen doch, wie sie denkt. Sie haben ihr geholfen, die Arbeit zu bekommen, und sie hat sie enttäuscht. Wenn ich sie wäre, würde ich das Mädchen nicht drängen. Nicht jetzt jedenfalls. Geben Sie ihr Zeit. Ja, Zeit genug hat sie jetzt. Ich wollte gerade Tee machen. Möchten Sie eine Tasse, Dennis? Etwas Stärkeres kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Doch, danke. Ein Tee würde mir gut tun. Wer kann denn zu dieser Zeit noch anrufen? Hallo? Kann ich bitte Captain O'Brien sprechen? Ja, gern. Einen Augenblick, bitte. Es ist für Sie, Dennis. Für mich? Aber kein Mensch weiß, dass ich hierher wollte. Ja, nur irgendjemand muss es gewusst haben. Kommen Sie. Danke. Ich mache inzwischen den Tee. Ja. O'Brien? Captain O'Brien? Ja? Mein Name ist Trimmer. Man hat Ihnen gesagt, dass Sie einen Anruf von mir erwarten sollten. Ja. Aber woher haben Sie diese Nummer? Wieso wissen Sie, dass ich hier bin? Die Nummer steht im Telefonbuch. Wir bleiben gerne in enger Verbindung mit unserem Eigentum. Aber ich hatte erwartet, dass Sie direkt in Ihre Wohnung fahren. Tut mir leid, dass Sie enttäuscht wurden. Macht nichts. Dieser Anruf ist genauso gut. Vielleicht sogar besser. Hören Sie zu, ich würde es vorziehen, diese Nummer und den Teilnehmer aus unseren Geschäften rauszulassen. Kann ich mir vorstellen. Aber Sie sind jetzt kein freier Agent mehr, Captain. Na, hören Sie mal. Sie müssen lernen, das zu tun, was man Ihnen sagt. Den Teufel werde ich. Erwarten Sie mich in 10 Minuten in Ihrem Wagen. Das heißt genau 7:35 Uhr. Arroganter Lümmel. Dennis! Würden Sie mir bitte den Teewagen hinüberschieben? Mein Gott, was ist geschehen? Sie sind ja ganz blass. Ist Ihnen nicht gut? Doch. Entschuldigen Sie das. Dieser Anruf. Dieser Mensch hat kein Recht, hier anzurufen und Sie damit hineinzuziehen. Entschuldigen Sie, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Vorsicht! Es ist mein bestes Porzellan. Ihnen zu Ehren. Der Anruf hat mich nicht gestört, Dennis. Ich bin froh, wenn das Telefon manchmal läutet, auch wenn es die falsche Nummer war. Ich bekomme so selten Anrufe, seit Gordon tot ist. Und dann ist Stella auch nicht mehr da. Als ich noch zu Hause war, hat es den ganzen Tag lang geläutet. Ich weiß, wo sie war, war Leben. Und ehe diese schreckliche Sache passierte, habe ich manchmal davon geträumt, dass sie und Stella. Ja. Heiraten würden? Ja. Ich glaube, ich sollte das nicht sagen, aber ich dachte wirklich, wenn sie ein bisschen älter und ausgeglichener ist, wird sie zur Ruhe kommen. Und mich heiraten? Tja. Ich hatte einmal den gleichen Gedanken. Das ist ihr bestimmt nicht unbemerkt geblieben, aber sie machte mir nicht viel Hoffnung. Für sie war ich ein Freund der Familie, gar nicht romantisch. Außerdem gehörte ich fast zur Generation Ihres Vaters, ein alter Onkel, nett, aber altmodisch. Jetzt hören Sie aber auf, Dennis, altmodisch. Ein- oder zweimal habe ich gesehen, wie sie ihre Zeit verbrachte. Ja. In unserem Beruf sieht man manchmal bestimmt seltsame Leute, aber einige von Stellas Freunden waren, naja, sehr merkwürdig. Sie war ja immer ein bisschen wild und übermütig, das wissen Sie, und wirklich sehr attraktiv mit ihrem unbewussten Charme. Jedenfalls habe ich versucht, sie zu warnen. Zu warnen? Wovor? als sie in Hongkong stationiert war. Da war sie ziemlich viel mit einem Mann namens Delgado zusammen. Ich bin ihm niemals begegnet, aber ich habe viel über ihn gehört. Und nichts Gutes. Delgado? Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich kann auch nicht denken, dass Stella von ihm gesprochen hat. War er der Mann, der... Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass er staatenlos ist, sehr viel Geld hat. Er hat keinen Beruf und keine Moral. Aber auf Frauen soll er ungeheuer anziehend wirken. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich meine, dass Delgado Mädchen von Stellas Alter sammelt, wie andere Leute Briefmarken. Nur klebt er sie nicht in ein Album. Ich verstehe. Und auch Vorhaltungen wollte sie natürlich nicht hören. Ich glaube, wenige Mädchen ihres Alters würden das tun. Sie wissen über alles Bescheid oder glauben es zumindest. Aber es war auch nicht der richtige Weg, mit einem Mädchen wie Stella umzugehen. Jetzt weiß ich das. Statt zu versuchen, ihre Füße auf dem Boden festzuhalten, hätte ich aufs Karussell aufspringen und mitfahren sollen, bis sie schwindlig war. Oder bis sie abstürzte. Sehen Sie, Dennis, ich habe darüber nachgedacht, immer wieder. Wie weit kann man denn wirklich andere Menschen beeinflussen? Selbst die eigenen Kinder. Man kann ihnen den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären und ihnen den richtigen Weg zeigen, solange sie jung sind. Wenn sie älter werden, kann man versuchen, sie zu führen und zu beraten. Aber es hilft nichts, sich zu zerreißen, wenn sie sich selbst in Schwierigkeiten bringen. Keiner von uns beiden konnte etwas für Stella tun. Wir haben unser Bestes getan, aber es hat einfach nichts genützt. Sie haben sicher recht. Und jetzt ist es ja auch zu spät. Aber manchmal bin ich wirklich traurig, dass es so gekommen ist. Was hätte ich damals alles tun können, wenn ich nur nicht immer diese dumme Angst gehabt hätte, mich wie ein guter Onkel zu benehmen. Ja, ja. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt für ein paar Minuten entschuldigen. Dieser unangenehme Kerl, mit dem ich vorhin am Telefon gesprochen habe, erwartet mich. Wird nicht lange dauern. Darf ich nachher wiederkommen und noch eine Weile bei Ihnen im Kamin sitzen? Natürlich, gern. Sie wissen, dass Sie mir immer willkommen sind. Aber ehe Sie gehen, darf ich Ihnen noch einen Rat geben? Ja, natürlich. Ich sah Ihr Gesicht, als ich eben ins Zimmer kam, und ich kenne Sie einigermaßen. Wenn Sie diesen Mann sehen, verlieren Sie nicht Ihre Selbstbeherrschung. Das bringt nichts ein. Ich will es versuchen. Es wird nicht ganz leicht sein, aber ich will es versuchen. Bestimmt. Renner? Ja. Danke. Fahren Sie jetzt bitte langsam zur Kensington High Street. Nur Seitenstraßen. Aber langsam. Scheint keiner zu folgen. Bis zu einem Piloten sind wir bisher noch nicht vorgedrungen. Schon gar nicht bis zu einem von Ihrem Rang. Ist das eine Art Abstieg für Sie? Ah ja, die großen Herren. Aber jetzt sind Sie drin im Dreck mit Ihren sauberen Schuhen. Scheint so. Fahren Sie den Seitenweg. Nun? Geben Sie her. Er ist das Geld. Jede Arbeit ist der Geld wert, bitte. Oh, muss der Herr argwöhnisch sein, so genau zu zählen. Ja, Sie haben etwas an sich, was einem alles andere als Vertrauen einflößt. Sie sollten einen Kursus mitmachen, wie man Freunde gewinnt. Na, los den Gürtel. Geben Sie mir den Gürtel. Hier, nun verschwinden Sie. Noch eins. Wenn Sie vielleicht ein doppeltes Spiel treiben, würde ich an Ihrer Stelle nicht nach London zurückkommen und auch nicht mehr nach China gehen. Ich hoffe, Sie nehmen mir den Hinweis nicht übel, mein Herr. Steigen Sie aus, bevor ich Sie rauswerfe. Und sagen Sie Ihrem Chef, ich werde keinen Transport mehr übernehmen, wenn er mir keinen höflicheren Agenten schickt. Der Agent wird nicht von Ihnen bestimmt. Im Augenblick haben Sie überhaupt nichts zu melden. Wir sitzen nicht in Ihrer Düsenmaschine. Richten Sie aus, was ich Ihnen gesagt habe. Ihre Kommentare interessieren mich nicht. Und jetzt verschwinden Sie, hauen Sie ab, schnell! Bitte, wenn Sie meinen. Raus! Captain, können Sie bitte sofort nach vorne kommen? Ich komme. Was ist denn los, Peter? Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Dicke Luft. Der Taifun? Zum Teil. Werde immer noch groß davon kommen. Ist aber etwas schneller geworden. Aber wir haben immer noch ein paar Stunden Vorsprung. Besser wäre es natürlich, wenn wir landen könnten. Aber was hindert uns da? Herr Funker nimmt gerade die Nachricht auf. In Kai Tak ist was nicht in Ordnung. Ein Unfall. Eine Chartermaschine von Manila hat Bruch gemacht am Ende der großen Landebahn. Die schätzen, dass sie 4 Stunden außer Betrieb ist. 4 Stunden? Mhm. Was war das denn? Ein vollbeladener Bomber? Ich weiß nicht, was es war, aber es muss einen Riesenschlamassel gegeben haben. Wir holen gerade die Wetterberichte ein von Singapur, Kobe und überall. Soweit ich bisher gehört habe, wird der Taifun vor uns in Hongkong sein. Wenn wir nicht landen können. Mhm. Dann müssen wir also schnell runter. Tja, ich sehe keine andere Lösung. Wäre natürlich viel einfacher, wenn uns nicht alle Flugplätze auf dem chinesischen Festland gesperrt hätten. Darüber brauchen wir gar nicht nachzudenken. Wenn wir die Grenze überfliegen, ganz egal aus welchem Grund, Navigationsfehler, Unfall oder Taifun, haben wir keine Chance, heil zu landen. Die schießen uns runter wie eine Taube. Ja, ich weiß. Die Möglichkeit schaltet also aus. Wir müssen jetzt genau überlegen, was wir wirklich tun können. Tja, wir rechnen gerade aus, wie weit der Brennstoff noch reicht. Ich glaube, Formosa kommt für eine Landung nicht mehr in Frage. Das liegt genau in Richtung des Taifuns. Bis Manila könnte es eben reichen, wenn wir Dusel haben. Oder wir könnten die Royal Air Force bis den Sekong nehmen. Sekong? Ja, das hat Kai Tak vorgeschlagen. Die Jägerpiste auf den New Territories? Mhm. Landebahn bis scharf gegen die Hügel. Die offene Seite ein paar Meilen von der Grenze. Ja. Einen besseren Vorschlag haben Sie nicht? Nein. Außer wir haben mehr Sprit, als ich glaube. Wenn die Dinge so stehen, will ich genau wissen, wo die Sicherheitsgrenze liegt, wenn wir Kurs auf Manila nehmen. Ich werde jedes nur irgend tragbare Risiko eingehen, wenn ich eine Landung unter derartigen Umständen in Sekong vermeiden kann. Befehlshabender Offizier Sekong. Wachoffizier Kai Tak nochmal. Ja, noch eine Maschine? Ich fürchte ja, aber es ist wirklich die letzte. Das haben Sie voriges Mal schon gesagt. Ist denn Ihre Landebahn immer noch nicht klar? Das wird leider noch eine Weile dauern. Naja. Und was ist das diesmal? Noch eine treibend? Nein. Es ist die Londoner Kursmaschine. Ja? Eine Orion. Wie bitte, was haben Sie gesagt? Es ist die Entscheidung des Piloten. Er hat im Grunde auch keine andere Möglichkeit. Aber er kann doch nicht eine Maschine von der Größe hier herunterbringen. Bei Seitenwind noch dazu. Da rollt er ja halt den Teil Mosham hinauf, wenn er nicht schon überhaupt vorher durch die Bahn bricht. Wie viel wiegt er denn? Doch sicher seine 70 Tonnen, was? Na, er ist nur etwa halb besetzt. 51 Passagiere, 9 Mann Besatzung, Landegewicht ungefähr 80 Tonnen. Was? 80 Tonnen auf einer Landebahn, die für Vampires gebaut ist? Ihr habt eine Vorstellung von der Fliegerei. Wann kommt er denn? Na, er fliegt jetzt ein über die Insel. Ich höre ihn mit Ihrem Kontrollturm sprechen. Kontrollturm? Hier gibt's doch keinen Kontrollturm. Was denkt ihr eigentlich, was das hier ist? London Airport, was? Dick! Dick! Sir? Eine 4-strahlige Orion fliegt uns an. Die ganzen 80 Tonnen mit 51 Passagieren und 9 Mann Besatzung sollen hier landen. Eine Orion? Ja, wenn die der Captain Heil herunterbekommt, dann ist es ein Wunder, das kann ich Ihnen sagen. Geben Sie sofort Unfallalarm, alles in Bereitschaft, Unfall, Krankenwagen, Feuerwehr, alle Fahrer zu Ihrem Fahrzeug. Befehl, Sir. Vollkommen verblödete Zivilisten haben von Ihrem eigenen Beruf keine Ahnung. Dick? Sir? Wer ist jetzt in der Flugkontrolle? Squadron Leader Benson. In Ordnung. Da ist der Peter. Wie eine Kegelbahn als ein Flughafen. Wie viel Platz haben wir? Wie weit ist die Grenze? Sie läuft den Shamshon-Fluss entlang. 6 Meilen nördlich der Landebahn. 6 Meilen. Jetzt kann man sehen, wie die Piste am Fuß der Berge verläuft. Wie hoch sind die? Der hohe Gipfel links, der Tai Mo Sham, ist 3.300 Fuß hoch. Der Pass rechts 1.600. Mhm. Tja, es wäre alles kein Problem, wenn dies hier ein Hubschrauber wäre. Da, die Landebahnbeleuchtung. Nett, dass sie wenigstens Elektrizität haben. Oder sind das Öllampen? Irgendwelche Hindernisse im Anflug? Nein, nur versumpfte Felder und eine eingezäunte Landstraße am Ende der Landebahn. Quer dazu. Keine Hecken, keine Gebäude, keine Oberleitung. Piste für Düsenjäger. Da hätten wir also diese Piste. Niedlich, was? Ich hoffe, der Asphalt ist so solide, wie er aussieht. Die Hügel sind's bestimmt. Da können Sie Gift drauflegen. Die Hügel werden uns etwas Schutz vor den Böen geben, wenn wir tiefer kommen. Ja. Also dann sagen Sie ihnen, dass wir jetzt kommen. Es hat keinen Zweck, noch lange hier oben zu hängen. Gut. Sekong von Delta Tango. Kurven ein zum Endanflug. Delta Tango von Sekong. Erlaubnis Endanflug. Bodenwind 205 Grad bei 40 Knoten. Na, so hört sich das einfach an, nicht wahr? Meine Schätzung ist, dass es jetzt 40 Knoten und in der nächsten Sekunde 60 sind. Und einmal rund um den Kompass in der Zeit. Ja, er muss laufend die Windkontrolle raufgeben. Delta Tango von Sekong. Weitere Windkontrollen folgen. Bestätigung überflüssig. Das hört sich besser an. Den muss man nicht fragen, der weiß, was er tut. Bodenwind 210 Grad bei 44 Knoten. 210? Er kommt quer. 7000. Letzte Windkontrollen. 2, 1, 0 bei 50 Knoten. Landeklappen voll ausfahren. Es ist alles klar für ihn, Sir. Gut, haben Sie ihn eben rüberbrausen hören? Ich schätze, er hat einen Probeanflug gemacht. Hat sich angehört, als ob die ganze Staffel auf einmal startet. Da kommt er. Fahrgestell und Landeklappen raus. Mein Gott, ist das seine Landegeschwindigkeit? Ja, das sieht so aus. Da, er kommt auf. Eine tolle Landung, aber saumäßig schnell. Was das für ein Brocken ist, sehen Sie nur, der rollt wie ein D-Zug. Jetzt hat er gebremst. Haben Sie gesehen, wie er vorne runterging? Wenn er von der Bahn abkommt, überschlägt er sich. Wo sind die Unfallwagen? Das ist doch Mord. 80 Tonnen mit 90 Meilen. Die bekommt er niemals zum Stehen. Die Grenzlichter. Er ist fast am Ende der Bahn. Er schwingt herum. Sehen Sie die Schwanzflosse? Jetzt hält er. Er hält wirklich! Er hat es geschafft. Er hat sie gerade noch zum Stehen gebracht. Ich dachte, es wäre unmöglich. Aber mitmachen möchte ich das nicht nochmal. Nicht für 4 Wochen Urlaub. Sehen Sie zu, dass im Restaurant alles in Ordnung ist für die Passagiere und bringen Sie mir den Captain hierher. Jawohl, Sir. Hallo, geben Sie mir den Wachoffizier auf Kaitak. Bitte? Verdammt nochmal. Mir zittern ja die Hände. Wachoffizier Kaitak? Sekong. Sie ist unten. Eure Orion ist unten. Wie euer Pilot das geschafft hat, ist mir unklar. Jedenfalls hielt er mit der Nase über dem Grenzzaun. Die knappste Landung, die ich je gesehen habe. Hat es irgendwelche Schäden gegeben? Ist jemand verletzt? Ich glaube nicht, aber sprechen Sie lieber selbst mit dem Piloten, wenn er kommt. Ja, vielen Dank, gern. Ich schicke inzwischen Autobusse für die Passagiere und Mechaniker, die sich um die Maschine kümmern sollen. Und bitte geben Sie mir den Captain so bald wie möglich. Ja, natürlich. Sie sollten ihm übrigens eine eindrucksvolle Rede halten. Hat euch 60 Menschenleben und ein Flugzeug im Wert von 500.000 Pfund erhalten. Ich werde ihm sagen, dass er Sie anrufen soll. Vielen Dank. Schon gut. Übrigens, es tut mir leid, dass ich Sie vorhin so angefaucht habe, aber wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, löchern Sie die Regierung, dass sie Ihnen ein paar anständige Landebahnen in der Nähe baut. Das nächste Mal könnte Ihr Pilot womöglich nicht so clever sein oder so viel Glück haben. Ja, kommen Sie rein, Captain. Wie geht's dir? Na, und Ihnen? Oh, es geht. Also, ich möchte Ihnen sagen, dass ich mein Lebtag keine bessere Landung gesehen habe. Ich danke Ihnen und auch dafür, dass wir Ihre Landebahn benutzen konnten. Ich hoffe, der Asphalt blieb ganz. Na, darüber machen Sie sich mal lieber keine Gedanken. Den Asphalt können wir reparieren, aber wenn Sie Bruch gemacht hätten, wäre das eine andere Rechnung gewesen. Kai Tak möchte Sie jetzt gerne sprechen, der Wachoffizier. Da ist das Telefon. Dankeschön. Ich werde inzwischen nachsehen, ob man sich um Ihre Passagiere kümmert. Und wenn Sie fertig sind, kommen Sie doch rüber ins Restaurant auf einen Schluck. Ich glaube, wir brauchen beide einen, ich besonders. Ja, danke, ich komme. Würden Sie bitte die Passagiere hier, danke. Ich zeige Ihnen den Weg ins Restaurant. Ja, aber das ist doch... Das ist doch nicht möglich. Louise! Hallo? Sie waren in meiner Maschine? Ja, seit Singapur. Es war sehr aufregend. Davon hatte ich keine Ahnung. Darf ich Ihnen sagen, wie dankbar wir sind, dass Sie uns sicher auf die Erde gebracht haben? Der Leutnant hat mir eben erzählt, wie schwierig es war. Der Leutnant redet zu viel, aber ich wünschte, ich hätte gewusst, dass Sie an Bord waren. Und? Wenn Sie es gewusst hätten, Captain, was hätten Sie dann getan? Dann hätte ich wahrscheinlich vergessen, die Landeklappen auszufahren. Und wir wären halb den Berg hinaufgerollt. Ja, und das war die Gefahr, nicht wahr? Die Bahn war zu kurz. Davon sollten Sie überhaupt nichts wissen. Ich wusste schon oben. Wieso denn? Ihre Stewardess war sehr ruhig. Bewundernswert ruhig. Aber Angst ist ansteckend. Ich habe ihr angesehen, dass sie Angst hatte. Und als wir dann zur Landung herunterkamen, als ich die Ambulanzen und die Feuerwehr sah, die uns entgegenfuhren, da wusste ich, was sie erwartet hatten. Eine Bruchlandung. Es tut mir leid, dass Sie Angst hatten. Ich bin nicht sehr tapfer. Sie müssen mich für einen Feigling halten. Aber ich wusste, dass Sie uns gut hinunterbringen ich würden. Ich verdiene Ihr Vertrauen nicht, aber wenn es Ihnen geholfen hat, bin ich zufrieden. Ich möchte nicht, dass Sie Angst haben. Nicht vorm Fliegen oder vor irgendetwas anderem. Wollen Sie bitte hier entlang kommen? Ich muss gehen. Ach, lassen Sie den Jungen doch, der kann warten. Bevor Sie gehen, wann sehe ich Sie wieder? Das wird schwierig sein. Diesmal soll jemand anderes unsere Ware befördern. Ich dachte jetzt nicht ans Geschäft. Nein, das glaube ich. Ihre Gedanken waren nicht bei der Arbeit. Also, wann und wo? Ich will keine Schwierigkeiten machen. Ich möchte Sie gern treffen, nur es wird nicht leicht sein. Ich muss vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Aber Sie können es einrichten. Ja, ich glaube. Wird es möglich sein, dass ich Sie in Ihrem Hotel anrufe? Ja, heute Abend. Wenn Sie wollen. Ich will es. Sehr. Einverstanden. Heute Abend. Und jetzt müssen Sie mich gehen lassen, ehe dieser nette Fliegerleutnant Schwierigkeiten bekommt, weil er einen Passagier verloren Der hat. Der Leutnant kann uns einen Buckel runterrutschen. Bleiben Sie doch noch einen Augenblick. Nein, ich muss gehen, Captain. Und meinen Dank noch einmal, dass Sie uns das Leben gerettet haben. Ich werde es nicht vergessen. Also bis heute Abend. Hallo? Ich habe einen Anruf für Captain O'Brien. Ist er bei Ihnen? Ja, selbst am Apparat. Ich verbinde Sie. Danke. Captain O'Brien. Ja? Ist dort Kai Tak? Nein, Captain. Ich bin der Arbeitgeber Ihres Londoner Agenten, Mr. Rimmer. Und ich habe eine ziemlich dringende Angelegenheit, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Am Telefon? Nein, persönlich. Da Sie in Sekong ein bisschen abgelegen sind, habe ich Ihnen einen Wagen geschickt. Ist das ratsam? Kein auffallender Wagen. Ähnlich wie Ihr eigener. Und ein Fahrer wird nicht dabei sein, der Aufmerksamkeit erregen könnte. Sie finden den Zündschlüssel im Schloss. Das Kennzeichen ist HK-1883 und er wird in einer halben Stunde vor dem Offizierscasino stehen. HK-1883. Wenn Sie freundlicherweise so bald wie möglich ins Hotel kommen würden. Ich werde in Zimmer 401 auf Sie warten. Wie lange wird es dauern, bis Sie weg können? Eine halbe Stunde, vielleicht dreiviertel Stunde. In Ordnung, Captain. Zimmer 401. Bis nachher. Das ist verdammt merkwürdig. Merkwürdig. Welche Nummer bitte? Können Sie mich bitte mit dem Wachoffizier in Kai Tak verbinden? Zimmer 401. Ich dachte, es könnte Sie interessieren, dass jemand Ihren letzten Telefongesprächen eine sehr schmeichelhafte Aufmerksamkeit entgegenbringt. Wer? Ich habe den Herrn noch nie gesehen. Ein Beamter, unverkennbar, mit seinem Assistenten. Und Sie haben ihm gesagt? Leider habe ich einen Fehler gemacht. Er bekam Informationen über die letzten Gespräche Ihres Nachbarn in 403. Ein höchst bedauerlicher Irrtum. Sie werden keinen Grund haben, diesen Irrtum zu bedauern. Im Gegenteil. Sehr freundlich von Ihnen. Wenn ich Ihnen eine Anregung geben darf. Die Leute, die sich für Sie interessieren, sind nicht besonders intelligent. Sonst würden Sie wohl eine einträglichere Stellung finden. Aber Sie sind ausdauernd. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Sie in Ihre Geschäfte stolpern wie der Elefant in den Porzellanladen. Weiter? Ich würde einen Szenenwechsel vorschlagen. Eine kleine Mondscheinwanderung, wie meine alten Eltern das nannten. Und obwohl das ja nicht ganz korrekt ist von einem Hotelangestellten, möchte ich sagen, Sie sollten auf alle Formalitäten verzichten, einschließlich Bezahlung der Hotelrechnung. Ich an Ihrer Stelle würde den Lastenfahrstuhl am Ende Ihres Korridors benutzen und durch den Keller das Haus verlassen. Dies ist keine Gelegenheit, auf Würde zu bestehen. Ich habe verstanden. Ich hatte ohnehin die Absicht, abzureisen. Ich wollte nur eine geringfügige Angelegenheit zuvor erledigen. Wenn Sie hierbleiben, Senior, wird Ihre Angelegenheit fürchte ich so unvollendet bleiben wie die 8. Symphonie von Schubert. Ich glaube, Sie haben recht. Ja, das ist ein sehr ernstzunehmender Ratschlag, den ich sofort befolgen will. Wissen Sie, eigentlich kann ich mir gar nicht erklären, warum wir uns noch nicht gesehen haben. Wir haben viel gemeinsam. Ich bin erst seit kurzem hier. Aber ich sehe schon, dass sich ein weites Betätigungsfeld für meine bescheidenen Talente bietet. Vielleicht finden Sie einen kleinen Posten, auf dem ich nützlich sein kann, wenn Sie Ihr neues Hauptquartier aufschlagen. Wie kann ich Sie erreichen? Mein Name ist Lee. Lee Homin. Meine Bankverbindung ist die National Bank of China. Dort können Sie mich immer erreichen. Ihre Bankverbindung? Ausgezeichnet, Mr. Lee. Sie können sich auf mich verlassen. Und vielen Dank noch einmal für Ihren guten Rat. Keine Ursache. Auf Wiedersehen, Senior. Schauen Sie sich die Böen an. Ich habe eben gehört, dass der Taifun noch immer Kurs hierher hat. Nummer 6 kann jeden Augenblick hochgehen. Ich vermute, dass wir Ihre Passagiere gerade noch rechtzeitig wegbekommen. Nummer 6, ist das Signal, dass der gesamte Verkehr eingestellt wird? Ja, die kleinen Boote wurden alle schon bei Nummer 3 in Sicherheit gebracht. Und die größeren Schiffe, die im Hafen lagen, mussten auf die freie See. Sobald wir Nummer 6 haben, fährt kein öffentliches Verkehrsmittel mehr und jeder geht heim, schließt die Fensterläden und betet. Wollen Sie es wirklich riskieren? Wir würden Sie mit Vergnügen hier aufnehmen, wenn Sie bleiben möchten. Vielen Dank, aber ich würde ganz gern zurückfahren, wenn ich nicht gerade Kopf und Kragen dabei riskiere. In der nächsten Stunde kann Ihnen noch nicht allzu viel passieren, aber ich würde keine Zeit verlieren unterwegs. Kennen Sie die Straße? Einigermaßen bei gutem Wetter. Naja, Sie werden sich ja erinnern, sie läuft direkt über den Berg und da ist es ein bisschen wild und verlassen. Ein paar Haarnadelkurven und an ein, zwei Stellen führt sie scharf an tiefen Felsabstürzen vorbei. Aber wenn Sie langsam fahren, müssten Sie einigermaßen sicher hinüberkommen. Gut. Nochmals vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Es war sehr freundlich von Ihnen, aus Ihrem Fliegerhorst einen Flughafen für uns zu machen. Na, wenn Sie wieder vorbeikommen, schauen Sie nur herein. Aber im Hubschrauber das nächste Mal. Wird gemacht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. HK 1883. Das ist ein nettes Ding. Der Schlüssel ist da. Benzin halb voll. Das dachte. Beim ersten Drücker. Das muss doch irgendwo ein Haken sein. Hey, was will denn der Kerl? Was ist denn los? Wollen Sie mitfahren? Sie sind auf dem Weg zu mir, Captain O'Brien. Vor einer Stunde haben wir telefoniert. Ich bin Rimmers Arbeitgeber. Ah, ich dachte, Sie wollten im Hotel sein. Eine notwendige Umdisposition, glauben Sie mir. Würden Sie bitte dort links in den Weg setzen? Man soll uns nicht sehen. Na gut. Sie suchen sich verdammt gefährliche Orte aus. Wir sind direkt an der Steilwand. Ich habe diese Stelle mit Absicht gewählt. Mit welcher Absicht? Mit dieser. Was zum Teufel haben Sie vor? Lassen Sie die Hände am Steuer, wenn ich bitten darf. Ich werde kaum vorbeischießen aus dieser Entfernung. Ich möchte gern ein kleines Verhör anstellen, Captain, und anschließend Abrechnung halten. Aber ehe wir das Konto ausgleichen, möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die mich beschäftigt. Ich hoffe, Sie werden mir antworten. Wovon sprechen Sie? Welche Frage? Warum haben Sie uns betrogen? In London hat es viele Verhaftungen gegeben. Die Schleifer, die Verteiler, die Händler sogar. Der ganze Ring ist draufgegangen, angefangen von dem Mann, dem Sie die Steine gegeben haben. Und? Es scheint, dass Rimmer Sie nicht besonders mochte, Captain. Nach seiner Verhaftung hat er ausgesagt, freiwillig, ganz ohne Druck. Seine Aussage ließ nicht den Schatten eines Zweifels, dass Sie der Kurier waren. Das glaube ich gern. Trotzdem wurden Sie nicht verhaftet. Sie sind sowohl hier wie in London ohne genauere Überprüfung durch den Zoll gekommen. Sie sind sehr gut im Bilde. Ich habe alle nötigen Informationen, nur das eine weiß ich nicht. Warum haben Sie es getan, Captain? Für Geld? Nein, nicht für Geld. Was denn? Ich wollte, dass damit Schluss ist. Drei Leute meiner Gesellschaft sind im letzten Jahr überführt worden. Ich will den Verdacht ausschalten, der uns jetzt anhaftet. Er wird Sie nicht mehr belästigen. So war es also der gute Name Ihrer Gesellschaft, für den Sie diese Risiken auf sich genommen haben? Nicht ganz. Es war schon ein bisschen persönlicher. Letzten Sommer wurde eine junge Stewardess in Gatwick verhaftet. Sie hat ein Päckchen Rohdiamanten in den Kleidern versteckt. Stella Carey? Sie kennen sie? Ja, ich kannte sie sehr gut. Da wir uns kaum noch einmal begegnen werden, wäre es sinnlos zu verheimlichen, dass die Diamanten, die sie bei sich hatte, in einem ungewöhnlichen Versteck mir gehörten. So, so. Ihnen also. Demnach sind Sie Delgado. Die Hängdarnsteuer. Ja, so heiße ich. Und der Verlust jener Diamanten war sehr ärgerlich für mich. Ein ernsthafter Rückschlag, ganz abgesehen von meinem persönlichen Kummer, Stella zu verlieren. Sie haben mein volles Mitgefühl. Herzlichen Dank. Nein, ich glaube nicht, dass es Ihnen hilft, sich umzusehen. Hier ist es ganz einsam. Wir sind allein. Bei Ihrem Verhör habe ich auch eine Frage. Sie beschäftigt mich schon die ganze Zeit im Zusammenhang mit diesem schmutzigen Geschäft. Ja, bitte. Stella hat nicht ein Wort gesagt. Nicht in den Verhören, nicht in der Verhandlung. Nirgends. Sie hat weder gesagt, woher sie die Steine hatte, noch wem sie sie bringen wollte. Von Anfang bis Ende hat sie Sie und Ihre Freunde geschützt. Warum? Wissen Sie, Stella ist ein gutes, pflichtbewusstes Mädchen. Wie die meisten von Ihnen, wenn einmal Ihr Herz im Spiel ist. Aber für den Fall, dass sie in Versuchung geraten würde, habe ich Sie nach Ihrer Verhaftung erinnert, dass sie eine Mutter hat. In Kensington. Eine alte, gebrechliche Dame. Nicht sehr gut gerüstet, den Beanspruchungen und Gefahren dieser schlechten Welt zu trotzen. Ich machte ihr verständlich, dass ich selbst die Verantwortung für Mrs. Careys Gesundheit übernehmen würde. Und da konnte Stella der Polizei natürlich nicht sehr behilflich sein. Und so kam sie ins Gefängnis. War eben 23. Ein trauriger Anfang. Sie kennen sie gut. Ja. Ich habe sie für diese Stellung empfohlen. Unsere Familien sind lange befreundet, um es genau zu sagen. Ihr Vater hat mir das Fliegen beigebracht. Ich verstehe. Nun, dies war ein höchst aufschlussreiches Verhör. Ich danke Ihnen, Captain. Man muss die Gründe solcher Rückschläge erforschen. In meinem Geschäft wie in Ihrem müssen Störungen untersucht und schadhafte Teile ersetzt werden. Ich wünsche Ihnen eine glückliche Landung. Paul! Los! Paul! Der Mann, den du töten willst, hat vor knapp einer Stunde mein Leben gerettet. Lois, ich habe dir gesagt, du sollst ihm warten bleiben. Du hast mir schon zu lange gesagt, was ich tun soll, Paul. Und wenn du vernünftig bist, hörst du jetzt auf mich. Dieser Mann hat seine Maschine heil heruntergebracht, wo wenige Piloten eine Landung auch nur versucht hätten. Ich bezweifle nicht, dass er die Arbeit getan hat, für die er bezahlt wird. Wenn du willst, kannst du auch sagen, dass dir seine Berufserfahrung das Leben gerettet hat. Aber er hat meine und deine Existenzgrundlage zerstört. Weißt du, was er getan hat? Ich habe gesehen, wie sie das Hotel umstellten, ehe ich fortging. Dachten sie wirklich, ich würde meinen Kopf in der Schlinge lassen, bis sie zuziehen? Ihre Schlinge, Captain. Aber diesmal war ich schneller. Nimm den Revolver herunter, Paul. Sonst muss ich von meinem Gebrauch machen. Du wirst nicht auf mich schießen, Louis. Nicht wegen eines Mannes. Meine Wagen dir kann eine tödliche Waffe sein. Louis, kommen Sie doch weg vom Abgrund. Das also war Pauls Ende. Paul? Er hieß Paul Delgado. Er war mein Bruder. Er war ein böser Mensch. Einer, der Freude daran hat, der anderen Schmerz zuzufügen. Es ist nicht leicht für mich, das zu sagen, aber es ist besser, dass er tot ist. Wenn Sie nicht gekommen wären, wäre ich jetzt da unten. Dann ist die Rechnung ja ausgeglichen zwischen uns. Vielleicht können wir noch einmal von vorn beginnen. Die Diamanten und die Toten vergessen, Paul und seine Drohungen vergessen. Noch einmal zu beginnen. Würde Ihnen das gefallen? Ja. Ja, das würde mir sehr gefallen. Sie hörten Blinde Diamanten von John Tarrant. Es sprachen Captain Dennis O'Brien, Herbert Fleischmann, sein Offizier Simpson, Wolfgang Forrester, Lois Delgado, Steffi Helmer, Paul Delgado, Walter Schmiedinger, Rimmer, Alf Marholm, Mrs. Carey, Edith Herdegen, Commodore Barrett, Kaspar Brüninghaus, sowie Marianne Roger, Ursula Feldhegel, Karl-Heinz Bender, Manfred Georg Herrmann, Günter Dübus und andere. Die Regie hatte Wolfgang Rosemann und dieses Hörspiel lief erstmals am 22. August 1964. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Blinde Diamanten wiederholten wir in Erinnerung an Herbert Fleischmann, der vor 100 Jahren am 13. März 1925 geboren wurde. Doch, meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Denn ich wollte Ihnen ja noch schnell etwas erzählen. Also dann sagen Sie ihnen, dass wir jetzt kommen. Es hat keinen Zweck, noch lange hier oben zu hängen. Gut. Das ist noch einmal Herbert Fleischmann in seiner Rolle als Flugkapitän Dennis O'Brien. Hallo, Mrs. Carey. Wie schön, dass Sie einmal kommen. Wie geht es Ihnen, Mrs. Carey? Ach, danke, es geht mir sehr gut, Dennis. Und Fleischmann traf bei der Hörspielaufnahme von Blinde Diamanten auf eine andere sehr bekannte Rundfunkveteranin, nämlich auf Edith Herdegen. Und Sie, hatten Sie einen guten Flug? Ja, bestes Wetter, außer auf dem letzten Stück, wie üblich. Es hat sich nicht viel geändert seit damals, als Ihr Mann noch dabei war. Edith Herdegen war 12 Jahre älter als Herbert Fleischmann. Sie spielte über Jahrzehnte in Stuttgart Theater und war daher oft in Radioproduktionen des damaligen Süddeutschen Rundfunks dabei. Tatsächlich gibt es viele Hörspiele, in denen Edith Herdegen und Herbert Fleischmann gemeinsam agieren. Hören Sie nun mit Edith Herdegen und Herbert Fleischmann ein Kriminalstück von Margaret Bonham, Isobel. 4 Jahre vor Blinde Diamanten entstand dieser Funkkrimi. Sehr freundlich von Ihnen, Miss Servan, mich zu empfangen. Mein Name ist Robert Rush. Guten Tag, Mr. Rush. Dieses Hörspiel mit Herdegen und Fleischmann beginnt zunächst ganz harmlos. Sagen Sie, Miss Servan, holen Sie Ihre Charaktere aus dem wirklichen Leben? Ja, immer. Es sei denn, ich kenne Sie persönlich. Edith Herdegen spielt eine bekannte Bestseller-Autorin. Die Figur von Herbert Fleischmann glaubt, in einem ihrer Bücher etwas entdeckt zu haben und geht der Sache auf den Grund. Sie machen es mir wirklich sehr schwer, Miss Servan. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mir nicht glauben? Sie denken jetzt, dass ich womöglich gekommen sei, um Sie zu erpressen, nicht wahr? Nun, vielleicht. Davon kann aber wirklich keine Rede sein. Schön, was wollen Sie also von mir? Scheinbar hat die Autorin in ihrem Buch eine folgenschwere Begegnung aus dem wahren Leben aufgegriffen. Ich habe dieses Mädchen, das Sie in diesem Roman beschreiben, gekannt. Sie haben sie damals in diesem Hotel gesehen. Ein paar Minuten später war sie tot. Was sagen Sie da? Es kann unmöglich eine andere Frau gewesen sein. Isobel, ein Funkkrimi aus Studio 13, dem Kriminalistenstudio des Süddeutschen Rundfunks. Es geht um wahre und erfundene Begebenheiten, an denen sich eine verschachtelte Tätersuche entzündet. Und obwohl auch noch andere Darstellerinnen und Darsteller dabei sind, glaubte ich im Nachhinein eigentlich ein Zwei-Personen-Stück gehört zu haben. So plastisch und präsent wirkten die Hauptrollen von Edith Herdegen und eben Herbert Fleischmann. Zum Schluss dieser Ausgabe, ich hatte es Ihnen ja versprochen, möchte ich Ihnen Fleischmann noch in einer sehr skurrilen Rolle vorführen. Ich hörte ihn zum ersten Mal in dieser Produktion aus dem Jahr 1982, einer Science-Fiction-Klassiker-Radioserie, Per Anhalter ins All. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Restaurant am Ende des Universums. Heute Abend bin ich, Ihr Gastgeber Max Quadlebrin. Uns erwartet ein wundervoller Apokalypseabend. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, das hier ist etwas ganz anderes. Per Anhalter ins All, die Radioserie des Briten Douglas Adams. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy war auch im Mutterland England zuallererst ein Hörspiel. Kein Buch, kein Film, nein, ein Hörspiel. Diese gnadenlose Weltraum-Comedy führt die Helden der Geschichte irgendwann ins Restaurant am Ende des Universums, wo man eben genau der Zerstörung desselben bei einem edlen Dinner zusehen kann. Herbert Fleischmann spielt die Rolle des Conferenciers. Ja, und nun können wir etwas sehr Interessantes im linken oberen Himmelsquadranten beobachten. Meine Damen und Herren, wir werden deutlich sehen, wie das Sternensystem von Astromil ins Ultraviolett verdampft. Ach, ist irgendjemand von Astromil hier? Ja? Ja? Naja, nun ist es auch zu spät, sich darüber aufzuregen, falls Sie zu Hause das Gas haben brennen lassen. Diese fantastische Entertainer-Lache des Herbert Fleischmann ging mir nie wieder aus dem Kopf, seit ich Per Anhalter ins All zum ersten Mal hörte. Und damit endet unser Porträt auch schon. Dieser Max Squadlebrin war eine von Herbert Fleischmanns letzten Rollen. Er starb ein paar Jahre später, 1984. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Wir sind jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe zur Stelle. Und falls Sie Herbert Fleischmanns Auftritt als Max Squadlebrin bei Per Anhalter ins All jetzt sofort und unverzüglich nachhören wollen, so ist das gar kein Problem. Per Anhalter ins All, die komplette Serie von Douglas Adams, alle 6 Folgen stehen in der ARD-Audiothek umsonst bereit. Und neben Fleischmann sind Rolf Beusen, Felix von Manteuffel, Markus Beusen, Barbara Freier, Klaus Löwitsch, Hans Korte, Bernhard Minetti, Dieter Borsche und Simon Rühhack dabei. Und natürlich das kleine pelzige Wesen aus dem Krebsnebel, dem es wirklich gefallen hat. Per Anhalter ins All, bitte nicht verpassen. Damit dürfte wohl hier der Fall für heute abgeschlossen sein. Ich darf Ihnen danken. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Richtig. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.